Kundgabennummer 4879 vom 14.04.1950. Erfüllung der Voraussagen durch Seher und Propheten. Dass sich mein Wort erfüllet, werdet ihr sehr bald erfahren. Denn die Zeit ist gekommen, von der ich durch Seher und Propheten kündigte, stets und ständig. Sie alle verkündeten mein Wort. Also sprachen sie nur aus, was ich den Menschen sagen wollte. Und da ich die Propheten als meine Sprecher benutzte, konnten sie nur das sagen, was ich selbst kundgeben wollte. Also ist es auch gewiss, dass diese Kundgaben sich erfüllen müssen, weil mein Wort Wahrheit ist. Nur ist es den Gläubigen unklar, wann meine Prophezeiungen in Erfüllung gehen. Und darum werden sie auch nicht ernst genommen, weil ein jeder glaubt, dass erst die Zukunft das bringt, was den Menschen schon lange zuvor verkündet wurde. Sie wissen es nicht, wann die Zeit erfüllt ist, nehmen aber auch nicht an, dass sie mitten in dieser Zeit stehen. Sie glauben und glauben doch nicht. Sie weisen es nicht ab, wollen es aber nicht in der Gegenwart wahrhaben. Und sie sind darum lau in ihrer Seelenarbeit. Ich aber sage es euch immer wieder, dass ihr euch nicht mehr lange besinnen dürfet. Wolltet ihr nicht überrascht werden? Ihr seid nur noch ganz kurze Zeit auf dieser Erde. Und euch selbst liegt es ob, auch zu den Bewohnern der neuen Erde zu gehören. Denn dann müsstet ihr fest und unerschütterlich glauben, dass das Ende nahe ist und euch vorbereiten auf dieses Ende. Ihr müsstet leben nach meinem Willen. Dann werdet ihr es an euch selbst erfahren, in welcher Stunde ihr lebet. Dann werdet ihr keine Zeit mehr versäumen. Dann wisset ihr auch, welches Schicksal den Menschen bestimmt ist. Und auf dass ihr nicht zu den Unglücklichen gehöret, die das Ende fürchten müssen, werdet ihr euch mir anschließen müssen und allem den Rücken kehren, was Anteil der Welt ist. So ihr aber dahin lebet ohne Glauben, beachtet ihr nur die Welt und ihr erkennet nicht den Ernst der Stunde. Und dann gehet ihr rettungslos verloren für endlos lange Zeit. Ich kann euch nur warnen vor dem Ende und euch ermahnen zur Liebe, aber ich kann euch nicht die Erkenntnis und das Wissen zwangsmäßig zuleiten. Und darum seid ihr in größter Gefahr. Und das nur, weil ihr nicht glaubet den Worten, die euch durch Seher und Propheten immer wieder verkündet werden, dass das Ende nahe ist. Doch meine Liebe tritt euch immer wieder in den Weg, um eure Gedanken hinzulenken auf das Ende. Meine Liebe lässt euch schmerzhafte Wege gehen, um euren Blick abzuwenden von der Welt. Meine Liebe spricht zu euch durch meine Diener. Sie will euch erretten, doch sie lässt euch vollste Freiheit. Amen.